Alles kommt der Gramme Oma, wie es noch gelebt hat. Und frag mich nur bis heute, warum sie die letzten 10 Jahre nicht erlebt hat. Verkauf ein Haus, bau Haus, die Beziehung mit der Mom läuft nicht rund. Mein Körper fühlt sich auch nicht gut, er glaubt, er fühlt sich auch nicht gesund. Auf Konzerten von Kollegen frag ich, wo ist da die Liebe? Mir geht's sowieso nicht gut und schieb eine bodenlose Miene. Rapper reden, wie viel Klicks, wie viel Plays auf FM4. Es ist nichts, einfach nichts, diese Gates taugen mir. Ich bin der Einzige, der schon Jahre macht und wo die Liebe zu spielen ist. Alle anderen spielen zwar Gigs, glauben sie sind, was diese Hirn ist. Dieses Ohr wird Jahre vergängen. Dass du nicht gut bist, ich mach seit 15 Jahren. Jetzt bin ich ein neues bester Rapper, gut ist. Das verstehen sie wieder alle nicht und sind nur neidisch. Sondern das, was recherchiert haben, nicht gescheit ist. Weil ich bin nur gut, nicht der Beste, wieso schreien die das? Das ist sowieso nicht ernst, im Nerd ist peinlich nicht. Ich bin nämlich deppert und überheblich, glaub's. Wenn ich sag, das ist umgekehrt, dann schäb ich schon. A Rapper ist hart, hey, a Rapper ist arg. Parat haben sie immer a deppert. Das Wort haben sie für alles zu schaut. Doch machen alles, was man sagt, wo man zu Fame kommt, es ist alles nur ein Ort. A Rapper ist hart, hey, a Rapper ist arg. Parat haben sie immer a deppert. Das Wort haben sie für alles zu schaut. Doch machen alles, was man sagt, wo man zu Fame kommt, es ist alles nur ein Ort. Ich bin der Typ, der alle zusammenbringt in der Szene. Am Anfang fühlen sie alle cool, gegangen jeder seine Wege. Sie sind draußen, weil sie bauen sich jetzt was Eigenes auf. Mit die Leute, die bei mir wohnen, da scheiß ich gleich drauf. Fragen, ob mir das passt, mir ist wurscht, echter Ding. Ich wollte halt einfach, dass mit dieser Vernetzung erleichtern wird. Keiner soll sich gestresst fühlen, wenn er es allein. Ich halt macht, früher oder später merkt er, dass das der Farmen nicht bockt. Ich bin der Typ, der immer gefragt wird, wie man es am besten macht. Zwar stimm ich AKM, oh danke, hab ich selten gehabt. Dann ist man in Frieden, wer am Gig mit wenig Leid. Weil sie sind jetzt schon wer, sollte man wissen mit der Zeit. Ich will Rapper vernetzen und dann ist man in Frieden, wenn man Opener ist. Mit dem kann man sich nicht begnügen und dann macht's ein Beatbox, ein Feed. Alle haben sich frei, wer mir ist nix zu schauen, der macht's gern, er hat's da. Das ist der Unterschied, ihr macht das wegen am Fame. Ich mach's wegen der Liebe, die bleibt, it's not the same. A Rapper ist hart, hey, a Rapper ist arg. Parat haben sie immer a deppert. Das Wort sind sie für alles zu schaut. Doch machen alles, was man sagt, wenn man zu Fame kommt. Es ist alles nur ein Ort. A Rapper ist hart, hey, a Rapper ist arg. Parat haben sie immer a deppert. Das Wort sind sie für alles zu schaut. Doch machen alles, was man sagt, wenn man zu Fame kommt. Es ist alles nur ein Ort. Klar brauch ich mittlerweile Geld, das auf die Aufträge. Rapper finden Scheiße und würden sie wie Sau schämen. Dann wenn's alle Geld fragen, wie kommst du zu Gigs? Ich hab nur Connection, doch die wollt's hier nicht. Bin so anders für die Rapper, für die anderen zu rappig. Drum war immer mein eigenen Fanclub auf mächtig. Irgendwann kommen solle drauf und dann kommen sie aufs Bus. Drum sag ich euch, es hat's ja nur eine Nummer. A Rapper ist hart, hey, a Rapper ist arg. Parat haben sie immer a deppert. Das Wort sind sie für alles zu schaut. Doch machen alles, was man sagt, wenn man zu Fame kommt. Es ist alles nur ein Ort. A Rapper ist hart, hey, a Rapper ist arg. Parat haben sie immer a deppert. Das Wort sind sie für alles zu schaut. Doch machen alles, was man sagt, wenn man zu Fame kommt. Es ist alles nur ein Ort. A Rapper ist hart, hey, a Rapper ist arg. Parat haben sie immer a deppert. Das Wort sind sie für alles zu schaut. Doch machen alles, was man sagt, wenn man zu Fame kommt. Es ist alles nur ein Ort.